wissen Sie das Allerneueste schon? Die Friseuse vom Frisiersalon ist aus ganz bestimmten Gründen des Morgens nie zu finden. Immer trifft man nur den Lehrling an, den man wirklich nur bedauern kann. Denn wenn man ihn fragt, ist er ganz verzagt, er steht da und klagt. Der Friseur, ja der Friseur, nur der ist schuld daran, dass Therese, die Friseuse, nicht mehr schlafen kann. Denn Therese, die Friseuse, liebt den Figaro und der singt für sie in jeder Nacht von 1 bis 2. Von der Liebe, von der Sehnsucht, von der Leidenschaft. Voller Glut fleht er, schenk mir Gehör. Und Therese, die Friseuse, hört ihm zu und ist nicht böse, denn ihr Herz, es schlägt ja nur für den Friseur. Nacht von 1 bis 2. Von der Liebe, von der Sehnsucht, von der Leidenschaft. Voller Glut fleht er, schenk mir Gehör. Und Therese, die Friseuse, hört ihm zu und ist nicht böse. Denn ihr Herz, es schlägt ja nur für den Friseur.